Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte Sie recht herzlich zur heutigen Veranstaltung unter dem Titel BDS, Boykott, Divestment and Sanctions als Lösung der Judenfrage, wie der Wahn vom Weltsouverän Israel zerstören möchte, begrüßen. Bevor ich den Autor vorstelle, möchte ich ein paar Worte zur heutigen Veranstaltung und zur österreichischen BDS-Kampagne verlieren. Vor knapp einem Monat fanden in Vereinsräumlichkeiten des Zentrums interkultureller Begegnung Dar el-Janoub eine Veranstaltung der sich gerade in Gründung befindenden BDS-Kampagne Österreich statt. Diese Kampagne, die konsequent zu Ende gedacht, nichts anderes als eine modernisierte Form des Kauft nicht beim Juden-Slogans darstellt, kann international auf prominente Unterstützerinnen zählen. Die Vorträge, die vor knapp einem Monat in Wien gehalten wurden, im Detail zu betrachten und deren Unwahrheiten bzw. einseitige Darstellung zu widerlegen, würde für diesen Abend zum einen den Rahmen sprengen und kann auch nicht der Anspruch von Ideologiekritik sein. Vielmehr soll es heute um die Betrachtung gewisser Denkstrukturen gehen, die immer und immer wieder gegen den Staat Israel in Stellung gebracht werden. Wenn gegen Israel der Vorwurf der Apartheid ausgesprochen wird, ist die Berufung auf internationales Recht nicht weit. Die BDS-Kampagne, die 2005 auf internationaler Ebene gegründet wurde, fand naturgemäß bei den EU-Politikern großen Anklang, die mittlerweile Waren aus dem Westjordanland boykottieren lassen. Es geht dabei weniger um den ökonomischen Schaden, der hier angerichtet werden kann, als um eine Propagandaaktion, die den politischen Druck erhöhen soll, wie es auch der Sinn des Judenboykotts im April 1933 war. Neu ist, dass es vordergründig nicht um die Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden geht, vielmehr um einen Kampf gegen ihren Staat, der selbst wiederum als Jude unter den Staaten imaginiert wird und genau darum die Propaganda ohne die ständige Berufung aufs internationale Recht nicht auskommt. Warum das so ist, soll der Vortrag klären, und zwar unter der ständig zu beachtenden Voraussetzung, dass es prinzipiell keine Judenfrage und nimmt man den Begriff der Kritik ernst, keine Israel-Kritik, sondern nur eine Antisemitenfrage und eine Kritik des Antizionismus geben kann. Der heutige Referent Gerhard Scheid lebt als freier Autor in Wien. Er verfasst Arbeiten zur kritischen Theorie über den Souverän und die Ästhetik in der Moderne. Gerhard Scheid ist dabei Mitherausgeber der Jean-Marie-Werksausgabe und der Zeitschrift Sophras, die es heute käuflich zu erwerben gibt. Er hat unter anderem, vor allem für heute relevant, das Buch Der Wahn vom Weltsouverän herausgegeben. Des Weiteren möchte ich noch einen ganz kurzen Veranstaltungshinweis einschieben. Am 4. Juli veranstaltet die Basisgruppe Politikwissenschaften einen Vortrag mit Murat Jörück zu Erdogans Kulturrevolution. Und damit übergebe ich schon an Gerhard Scheid. Ja, danke. Vielleicht noch zur Ergänzung, dieses Buch Der Wahn vom Weltsouverän, das habe ich auch mitgebracht. Zwei Exemplare, wenn es also jemand interessiert, das kann man hier auch kaufen zum Sonderpreis. Ja, und ich werde mich sogar ein wenig einlassen auf diese Veranstaltung, die hier vor einem Monat stattfand, auf diese Podiumsdiskussion. Das heißt, ich werde auf den Ankündigungstext eingehen und auch auf manche Statements. Vielleicht noch zur Ergänzung auch zu dieser Podiumsdiskussion, die BDS-Bewegung hier in Österreich etablieren soll. Wie schon erwähnt, fand das statt, organisiert von diesem Verein Dar al-Janoub. Dieser Verein nennt sich eine antirassistische und friedenspolitische Initiative und man kann dank Recherchen herausfinden, dass diese Initiative hervorgegangen ist aus der islamistischen Gruppe Sedunia. Und diese Gruppe Sedunia hat sich vor etwa zehn Jahren hervorgetan damit, dass sie eine Gedenkveranstaltung zum Novemberpogrom gewaltsam gestört hat. So viel zum Umkreis dieses Versuchs, die BDS-Bewegung hier in Österreich zu etablieren. Der Titel der Veranstaltung lautete Boykott Israel bis zum Ende von Besatzung, Kolonialismus, ethnischen Säuberungen und Apartheid. und israelischen Frühkartoffeln möchte ich hinzufügen. Ich werde darauf noch zurückkommen. Teilnehmer waren Ronny Barkan, Tel Aviv Jaffa, von der in Israel tätigen Organisation der BDS-Bewegung, die nennt sich Boycott from Within, einer, wie Ronny Barkan selbst sagte, sehr kleinen Gruppe von Leuten, jüdische Israelis, die den Palestinian Call for BDS unterstützen. Dass es eine solche Gruppe in Israel überhaupt gibt, darüber kann nur staunen, wer noch nichts von dem Phänomen der Identifikation mit dem Aggressor gehört hat. Natürlich wird dieser Teilnehmer bei der Vorstellung der Diskutanten als erster genannt, denn man will doch zeigen, dass man nichts gegen Juden habe. Neben ihm referierte dann Birgit Altthaler aus Basel von BDS Switzerland. Kurz davor hatte übrigens in Zürich, organisiert von BDS, auch eine internationale Konferenz stattgefunden unter dem Motto One Democratic State. Und das war im Wesentlichen eine Wiederauflage des Palästina-Solidaritätskongresses von Stuttgart ein Jahr davor. Bei beiden Veranstaltungen trat etwa Ilan Pape auf. Birgit Altthaler kommt übrigens aus der Attac-Bewegung, hat vor 20 Jahren in Österreich studiert, wo sie auch, wie sie sagte, bei der Veranstaltung die Palästina-Frage gelernt hat. Kein Wunder. Man wundert sich eigentlich nur darüber, dass es erst jetzt diese Initiative gibt zur Gründung der BDS Austria. Man fordert, so die Ankündigung der Wiener Veranstaltung, umfassenden Boykott auf ökonomischer, akademischer und kultureller Ebene, der sich gegen all jene Firmen, Universitäten, Forschungsprojekte und Kunstproduktionen wendet, die zur Lage der Palästinenserinnen schweigen, die die israelische Politik der Verwehrung der Grundrechte unterstützen, rechtfertigen oder schönfärben. Forscherinnen oder Kulturschaffende sowie Firmen dürfen, wie es hier im Ankündigungstext ganz radikal im Sinne von radikal heißt, dürfen ihren Anteil an Rassismus, Apartheid und Besatzung keineswegs ausgleichen, indem sie gleichzeitig etwa Projekte mit Palästinenserinnen oder in den besetzten Gebieten verfolgen. Manches, was hier gefordert wird, erinnert an Forderungen, welche, das soll an diesem Ort hier nicht verschwiegen werden, welche bereits die prominente österreichische Grünen-Politikerin Ulrike Lunacek vor 12 Jahren formulierte. Die Europäische Union, so sagte Lunacek damals, solle ihr Handelsabkommen mit Israel aufkündigen, wenn die Ursprungsbezeichnungen der Waren aus Israel nicht klarstellen, dass die Waren nicht aus Siedlungen in der Westbank oder im Gazastreifen stammen. Das sei aber kein Boykott, meinte Lunacek. Es sollte damit lediglich klar gemacht werden, dass die jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten völkerrechtlich nicht zu Israel gehören. Das war 2002. Solche terminologischen Vorsichtsmaßnahmen sind heute nicht mehr unbedingt nötig, wie die BDS-Bewegung vorführt, die sich auch nicht mehr auf die Siedlungen beschränkt. Lunacek musste damals auch aufgrund der Intervention des Grünen-Chefs van der Bellen einen halben Rückzug antreten und sich von ihrer eigenen Veranstaltung, bei der sie auch Felicia Langer ein Forum bot, distanzieren. Inzwischen ist sie, wie man weiß, Delegationsleiterin der Grünen im Europaparlament. Vor Auschwitz sprach man von der Lösung der Judenfrage, nach Auschwitz spricht man von der Lösung des Nahostkonflikts. Und die Feinde Israels haben jetzt für diese Lösung eben zusätzlich eine neue Strategie. Zu der Zwei-Staaten-Lösung gesellt sich die Lösung des One Democratic State, die Ein-Staat-Lösung, könnte man sagen. Israel soll gezwungen werden, sich selbst soweit zu zerstören, seinen besonderen Status aufzugeben, der Staat aller vom Antisemitismus Verfolgten zu sein und das Law of Return von 1950, das erste Gesetz Israels, das Gesetz, das jedem Juden und jeder Jüdin das Recht gewährt, nach Israel zu kommen, zurückzunehmen, indem es das Rückkehrrecht der palästinensischen Araber mit einschließen soll, das heißt der damals Geflüchteten und ihrer Nachkommen. Die BDS-Kampagne, 2005 gegründet, und zwar auf den Aufruf von angeblich über 170 palästinensischen NGOs hin, BDS spricht von einer palästinensischen Zivilgesellschaft, diese BDS-Kampagne, die damals beim 5. Weltsozialforum in Porto Alegre vorgestellt wurde, vertritt die neue Strategie nun mit wachsendem Erfolg, vor allem auf dem Campus der US-Universitäten, und schrickt dort inzwischen nicht mehr vor Propagandamittel aus der Nazi-Zeit zurück. Auf der Homepage der Gruppe Students for Justice in Palestine am Vassar College in der Nähe von New York, New York City, war vor kurzem das Bild eines norwegischen Nazi-Karikaturisten zu sehen, das unter dem Titel Liberators und wie in einer Anspielung auf Hobbes' Leviathan-Darstellung ein Riesenmonster zeigt, unter anderem mit US-Flagge und Dollarbeutel in der Hand. Und auf einer Art Fahne, die am Unterleib hängt, also dort, wo die Genitalien sein müssten, ist der Davidstern zu sehen. Und dieses Monster, das da gezeichnet wurde aus der Nazi-Zeit, dieses Monster zerstört mit den als Bomben gezeichneten Riesenfüßen deutsche Städte. Kann man etwa das Holstentor in Lübeck erkennen. Diese Karikatur wurde verwendet als Aufklärungsmittel der Gruppe Students for Justice in Palestine. Als Hen Matzig, der 5 Jahre als Leutnant in der israelischen Armee gedient hatte, vor kurzem in den USA eine Vortragsreise unternahm, um seine Erfahrungen mitzuteilen und dabei an mehreren Universitäten auftrat, darunter Washington, Stanford, Berkeley, Georgetown, NYU, Columbia, da staunte er darüber, wie gut BDS den Widerstand gegen seine Auftritte organisiert hatte. Im vergangenen Jahr, so berichtet er, ist es den BDS-Aktivisten außerdem gelungen, an über 20 Universitäten Anti-Israel-Divestment-Resolutionen in ihren Studentenparlamenten zur Abstimmung zu bringen. Zum Glück wurden einige nicht angenommen, nicht zuletzt dank der inzwischen unternommenen Gegenaktivitäten, etwa von der Gruppe Stand With Us, bei der auch Matzig aktiv ist. Aber nicht nur an den Universitäten der USA ist die Bewegung erfolgreich. Ihr Aktionsradius reicht vom King's College, vom berühmten King's College in London, bis zu den Universitäten in Südafrika. In Europa wären inzwischen vor allem Frankreich und eben die Schweiz zu nennen. Und vor allem, sie fand direkt oder indirekt ein Echo bei den Politikern der Europäischen Union, die mittlerweile ja bekanntlich mit den neuen EU-Richtlinien Unternehmen etwa hindern, in Israel zu investieren, wenn diese Investitionen im Zusammenhang mit den israelischen Siedlungen stehen. Und sogar auch bei einzelnen europäischen Unternehmen, Banken, Pensionsversicherungen und so weiter, die von sich aus in vorauseilendem Gehorsam gewissermaßen ihre Investitionen einstellen. Man könnte es freilich auch umgekehrt betrachten. BDS ist seinerseits so etwas wie die Internationalisierung einer von Europa ausgehenden Strategie, einer Strategie, die sich in den konzertierten europäischen Stellungnahmen zum Nahostkonflikt ja schon seit längerem abzeichnete und wozu die Bekenntnisse der deutschen Politiker zu Israel, also etwa Israel als Staatsraison der Deutschen, wie das die Kanzlerin Merkel ausgedrückt hat, immer nur Obertöne bilden, die diese Politik sozusagen weicher erklingen lassen sollen. Es geht nun auch weniger, wie bereits in der Einleitung gesagt wurde, um den ökonomischen Schaden, der hier angerichtet werden kann, wenn etwa von BDS gegen bestimmte Firmen, die in Israel investieren oder mit Israel handeln, Kampagnen gestartet werden. Dieser Schaden bleibt, wie die Dinge derzeit wenigstens stehen, eher gering, als um eine Propagandaaktion, die den politischen Druck erhöhen soll, wie es eben auch der Tag des Judenboykotts im April 1933 war. Anders darin ist, dass es nicht um die Verfolgung und Ermordung von Juden unmittelbar geht, vielmehr um einen Krieg gegen ihren Staat, der selbst wiederum als Jude unter den Staaten fantasiert wird, und dass darum die Propaganda ohne die ständige Berufung aufs internationale Recht nicht auskommt. Israel wird als der Staat attackiert, dessen bloße Existenz das internationale Recht verletzt. Was auch immer dieser Staat zu seiner Sicherung unternimmt, in dieser exponierten Lage, in der er sich befindet, gilt als Violations of International Law. Nun, auch die Strategie der Zwei-Staaten-Lösung beruft sich natürlich aufs Völkerrecht. Aber hier stand und steht man vor dem Dilemma, dass mit dem internationalen Recht für einen Staat der Palästinenser zu argumentieren, also einen Staat, der noch gar nicht existiert, an gewisse Grenzen stößt, dadurch Subjekte dieses Rechts immer noch in erster Linie anerkannte Staaten sein müssen, trotz solcher Phänomene, wie sie der Internationale Strafgerichtshof und diverse Tribunale darstellen. Diese Grenzen wurden mit der relativen Anerkennung, die den palästinensischen Organisationen in der UNO zuteil wurde, zwar so weit als möglich hinausgeschoben, aber, und das ist der entscheidende Punkt, Israel kann auf der Basis einer Zwei-Staaten-Lösung prinzipiell und von vornherein ideologisch und propagandistisch nicht so vollständig in Frage gestellt werden wie auf der Basis dieser neuerdings in Aussicht genommenen Ein-Staat-Lösung, One Democratic State, wonach letztlich Israel selbst zu dem palästinensischen Staat, zum Staat der palästinensischen Araber werden soll, den die Zwei-Staaten-Lösung nur zusätzlich zu Israel will, sodass es eines zweiten Staats also gar nicht mehr bedürfte. Darum sind auch Mahmoud Abbas und die Funktionäre der palästinensischen Autonomiebehörde durchaus nicht unbedingt erfreut über BDS. Die Aktivisten können Abbas nicht nur stets vorhalten, zu wenig radikal zu sein, sobald er auch nur einen Schritt auf Israel zumacht, was er ohnehin kaum tut. Sie untergraben vielmehr die ganze Autorität der Behörde, weil sie den Staat, den sie leiten soll, den diese Behörde leiten soll, gar nicht haben wollen. So erklärte auch Abbas den staunenden Reportern beim Begräbnis von Nelson Mandela in Südafrika, angesprochen auf BDS, nein, seine Behörde unterstütze diese Bewegung nicht. Daraufhin wurde er natürlich sofort von BDS-Aktivisten als Verräter bezeichnet. Und die Sicherheitskräfte von Abbas gehen sogar gegen BDS-Aktivisten vor, so etwa bei einem Gastspiel einer indischen Tanzgruppe in Ramallah, das diese Aktivisten verhindern wollten. Sie wurden verhaftet, was prompt Amnesty International auf den Plan rief, weil es sich doch hier um einen so friedvollen und gewaltlosen Protest handle. Abgesehen davon schaden natürlich Boykott, Divestment und Sanctions, vor allem auch den unmittelbaren ökonomischen Interessen jener Teile der Bevölkerung, die von der Autonomiebehörde politisch vertreten werden. Da gibt es also so etwas wie eine ökonomische Restvernunft, die hier wirksam wird, der man allerdings auch nicht trauen kann, wie die jüngste Aussöhnung zwischen Fatah und Hamas zeigt. Omar Barghouti, so etwas wie der Chefideologe der BDS-Bewegung, sagt zwar, diese Bewegung verhalte sich neutral zur Zwei-Staaten-Lösung. Es handelt sich dabei wie deutlich zu merken ist an seinem Buch über BDS, das auch auf Deutsch erschienen ist übrigens. Es handelt sich dabei um eine taktische Relativierung, würde ich meinen, um eben potenzielle Anhänger nicht zu verschrecken und doch in irgendeinem Einvernehmen mit der Autonomiebehörde zu bleiben, mit den offiziellen Vertretern dieser Behörde. Trotz solcher Friktionen, die sich dann im Einzelnen zeigen. Und als seine eigene Auffassung präsentiert Omar Barghouti, nämlich seine eigene Auffassung, die er seit 25 Jahren vertritt, dass er kategorisch gegen den Binationalismus sei. Er vertrete die Lösung eines säkularen, demokratischen und einheitlichen Staats für das historische Palästina auf der Grundlage von Gerechtigkeit und völliger Gleichheit von Muslimen, Christen, Juden, unabhängig von ihrer religiösen, ethnischen, nationalen, geschlechtlichen und so weiter Zugehörigkeit. Und weiter heißt es in seinem Buch, in dem Buch von Omar Barghouti, die Zwei-Staaten-Lösung war nie moralisch und sie ist nicht länger in der Praxis erreichbar, sie ist unmöglich, wegen der israelischen Kolonien und Kontrollstrukturen. Daher müssen wir uns in Richtung einer moralischeren Lösung bewegen, die jeden als gleich unter dem Gesetz betrachtet, ob es sich um jüdische Israelis oder Palästinenser handelt. Es geht also um eine moralische Lösung, eine moralische Bewegung, man könnte auch sagen, um eine rechtspositivistische Bewegung. Man will scheinbar nichts zu tun haben mit religiösen Fragen. Man will die Gleichheit nicht, einerlei, ob es sich nun um jüdische Israelis oder Palästinenser handelt, ein Staat für alle, mit völliger Gleichheit von Muslimen, Christen, Juden. Man will mit religiösen Fragen nichts zu tun haben. Religion sei als Privatsache zu verstehen. Soweit wird einfach das Modell des säkularen Staats bemüht. Und damit wird auch der Antisemitismus unter der Hand zur Privatsache erklärt. Zum Rechtspositivismus gehörte schon immer das Schweigen über den Antisemitismus. Er wurde so gut verschwiegen, wie die Frage des Souveräns verleugnet. Also die Frage, wer in einem Staat die Gewalt hat. Darin nun ist Judith Butler die ungekrönte Meisterin. Und nicht zufällig also avancierte sie zur eigentlichen Philosophin der ganzen BDS-Bewegung. Auch Barghouti, der 1964 in Katar geboren wurde, in Ägypten und Ramallah lebte und schließlich an der Columbia University und an der Universität in Tel Aviv studierte, auch Barghouti beruft sich emphatisch auf Butler. Das höchste Recht dieser neuen Rechtspositivisten, das alle anderen Rechte determiniert, die da so stolz aufgezählt werden, zusammen mit der Gleichheit, dieses höchste Recht, das alle anderen determiniert, ist natürlich das Rückkehrrecht für die palästinensischen Flüchtlinge. Ohne dieses höchste Recht würde ja die Ein-Staat-Lösung nachgerade das genaue Gegenteil bedeuten. So hat etwa sich ja auch jüngst die Kolumnistin der Jerusalem Post, Caroline Glick, so hat etwa auch diese bekannte Kolumnistin ein Buch verfasst, das den Titel trägt, The One State Plan. Und sie meint natürlich damit etwas ganz anderes als Omar Barghouti. Also sie favorisiert die Lösung oder den Plan, dass Israel das Westjordanland vollständig integrieren soll, sodass alle dort lebenden Araber den Status von israelischen Staatsbürgern erhalten können. Das bezeichnet sie eben als Plan und nicht als Lösung, weil sie natürlich weiß, dass damit die Konflikte nicht einfach aufhören, aber sie meint, dass dadurch eine bessere Regulierung möglich wird, eine bessere Form für diese Konflikte gefunden werden kann. Es kommt also alles darauf an, ob man von Zwei-Staaten-Lösung oder von Ein-Staat-Lösung spricht. Es kommt alles darauf an, wie man sich zum Rückkehrrecht der palästinensischen Araber verhält. durch dieses Rückkehrrecht für die außerhalb Israels und der Westbank lebenden palästinensischen Araber erhält der von der BDS-Bewegung propagierte Staat für alle, für Christen, Muslime und Juden erst seine spezifische Bedeutung und seine ganze Gefährlichkeit. Dass in diesem Staat eben die palästinensischen Araber die große Mehrheit bilden würden, sodass von einem Staat, der die Interessen der vom Antisemitismus Verfolgten vertritt, keine Rede mehr sein könnte. Das ist der springende Punkt. Das genau ist das Programm der BDS-Bewegung. Unter den Intellektuellen nun nicht mehr von Chomsky und Finkelstein, sondern von Butler und Barghouti instrumentiert. Und mit diesem Programm ist zweifellos ein neues Niveau, ein Qualitätssprung an politischer Heuchelei erreicht, würde ich sagen. Jüdische Souveränität, Souveränität, auf die Juden einen besonderen Anspruch haben, soll es überhaupt nicht mehr geben. Wie dieser Staat der palästinensischen Araber aussehen würde, wie es den Juden darin erginge, kann man sich ausmalen, wenn man beim Wort nimmt, was Judith Butler zur Frage der Souveränität zu Staat und Gewaltmonopol zu sagen hat. Man hätte es, verkürzt ausgedrückt, mit einem Unstaat, mit Chaos und Anarchie von islamistischen Banden zu tun, in dem die Bürger nicht einmal mehr Schutz vor diesen Rackets durch ein Gewaltmonopol erhoffen dürfen. Und darum möchte ich nur kurz jetzt ein wenig auf Judith Butlers philosophische Grundlegung der BDS-Bewegung eingehen. Butlers Philosophie hat sich seit etwa 10 Jahren geradezu darauf fokussiert, gegen jüdische Souveränität zu polemisieren, ohne eben noch einen Begriff von Souveränität zu haben. Es geht ihr darum, so sagt sie, wie eine Nation aussehen könnte, die sich von der Idee des Territoriums lossagt. Darin sieht sie die eigentliche Perspektive der Emanzipation. Eine solche Nation und Emanzipation ist heute natürlich praktisch betrachtet der Dschihad. Man denke nur an die iranischen Revolutionsgarden, die sich auch von der Idee des iranischen Territoriums losgesagt haben. Etwa wenn sie in anderen Ländern wie in Syrien aktiv werden oder jetzt im Irak. Oder man denke schon an Khomeini, der das Territorium des Iran und der auf ihm lebenden Bevölkerung als bloßes Mittel zum Zweck, als Startrampe gewissermaßen der dschihadistischen Bewegung zur Zerstörung Israels und Eroberung der Welt offen deklariert hat. Also auch da ist man der Idee des Territoriums, ist man bereits weit weg von der Idee des Territoriums als ein Grundbestandteil von Souveränität. Freilich bestreitet Butler, dass sie den Dschihad damit den westlichen Theorietraditionen einfach implementierte. In ihrer Argumentation wirkt ihre Theorie, deshalb auch meine Bezugnahme auf die rechtspositivistische Tradition, wirkt ihre Theorie zunächst wie eine Mixtur aus Hans Kelsen, Jürgen Habermas und Michel Foucault, gerade was die Verdrängung des Souveräns betrifft, aber eben mit antizionistischer Pointe. Und diese Pointe ist das Wichtigste für ihren durchschlagenden Erfolg. Sie sei, wie Butler betont, sie sei durchaus für Selbstbestimmung, meint damit einerseits Selbstbestimmung für jedes Volk, setzt einen Begriff von Volk nur voraus, um aber den Juden ein besonderes Recht auf Selbstbestimmung, das sich doch aus der Geschichte der Verfolgung und dem gegenwärtigen Antisemitismus ergeben müsste, abzusprechen. Andererseits soll diese Selbstbestimmung auch für andere Völker keine Souveränität werden. Butler ist für Selbstbestimmung, ich zitiere, solange wir darunter verstehen, dass kein Selbst, auch kein nationales Selbst, unabhängig von einem internationalen Sozius existiert, International Socius. Der Modus dieser Selbstbestimmung ist nicht Ausübung von Souveränität, so Butler, folglich kann es keine legitime Ausübung von Selbstbestimmung geben, die nicht durch eine internationale Konzeption der Menschenrechte bedingt und eingeschränkt ist, insofern diese den verbindlichen Rahmen für staatliches Handeln bereithält. So heißt es bei ihr. Sie sei, sagt Butler, für die Selbstbestimmung der Palästinenser, doch dieser Prozess müsste unterstützt und beschränkt durch internationale Menschenrechte vor sich gehen. Unter dieser Voraussetzung, die sie als selbstverständlich existierend stipuliert, unter dieser Voraussetzung hat sie dann keine Probleme damit, ich zitiere, die gegenwärtige Gestalt von Israel in Frage zu stellen und für ein wahrhaft demokratisches Israel-Palästina einzutreten. Das hat sie schon 2003 formuliert, so formuliert in ihrem Buch Gefährdetes Leben. Sie versucht, wie sie sagt, eine bessere Form für dieses Staatswesen zu finden, eine Form, die beliebig viele Möglichkeiten einschließen könnte und auch ein Aufgehen Israels in einem größeren Israel-Palästina. Aber wer, muss man hier fragen, welche Gewalt garantierte, dass eine dieser beliebig vielen Möglichkeiten, von denen Butler spricht, dass eine dieser beliebig vielen Möglichkeiten nicht die Vernichtung der Juden sein könnte? Diese Frage stellt sich Butler nicht nur nicht, denn, ich zitiere, warum sollte es nicht stets für die Juden am besten sein, Formen der radikalen Demokratie zu befürworten, die das, was am besten ist, auf alle ausdehnen, seien die Betreffenden nun jüdisch oder nicht? Butler leugnet vielmehr, dass es einer solchen Gewalt bedarf, die jene Vernichtung der Juden verhinderte. Ihre ganze Theorie, ihr ganzer Begriff von radikaler Demokratie läuft darauf hinaus, das zu boykottieren, was sie als ein Wiedererstehen einer gewalttätigen und selbstverherrlichenden staatlichen Souveränität bezeichnet. Und dieses Wiedererstehen sieht sie selbstverständlich in den USA von George W. Bush und in Israel unter Sharon und dann Netanyahu am weitesten getrieben. Warum sie das tut, warum sie die Frage des Souveräns verdrängt, so vollständig verdrängt, spricht sie selber indirekt aus, wenn sie ihr enges Verhältnis zu den nichtjüdischen antizionistischen Aktivisten beschreibt. Das kann man zwischen den Zeilen deutlich lesen. Sie wird offenkundig von der Angst getrieben, von den anderen Linken mit Israel identifiziert zu werden, weil sie Jüdin ist. Das heißt, der Druck geht eigentlich von der Linken aus, und indem Butler diesem Druck nachgibt, eignet sie sich natürlich hervorragend als Galionsfigur für die ganze BDS-Bewegung, so wie eben auch Ronnie Barkan als erster genannt wird bei der Podiumsdiskussion und hier gewissermaßen diese Funktionen übernimmt. Judith Butler schöpft dabei alles antizionistische Potenzial des Rechtspositivismus aus und folgt ganz der Logik dessen, was man eben als den Wahn vom Weltsouverän bezeichnen kann. Wie bereits erwähnt, scheint mir dieses Phänomen so wichtig für die heutige Ideologie, für die heute herrschenden Ideologien, dass ich darüber vor 5 Jahren ein ganzes Buch geschrieben habe. Dieser Wahn beruht auf der konsequenten Verdrängung all der Erkenntnisse, die es seit Hobbes und Marx über Staat und Kapital gibt. Diesen Erkenntnissen folgend stellt sich nämlich die Einheit des einzigen und überall auf der Welt herrschenden Kapitalverhältnisses politisch dar und muss sich politisch behaupten als Vielheit einander feindlich gegenüberstehender Staaten. Die Aufhebung der Gewalt im Inneren der bürgerlichen Gesellschaft, weil sie eben eine Vertragsgesellschaft ist, diese Aufhebung der Gewalt im Vertrag kapitalistischer Ausbeutung und durch diese ganzen Vermittlungsformen, die dadurch möglich sind in der bürgerlichen Gesellschaft, diese Aufhebung der Gewalt im Inneren der bürgerlichen Gesellschaft setzt umgekehrt ja die Drohung mit Gewalt voraus, die vom Souverän nur monopolisiert werden kann, indem die Staaten sich zueinander mindestens potenziell als Feinde verhalten. Als solche betrachtet kann sich über den Staaten kein Souverän etablieren, so wie sich eben der Souverän über den Bürgern eines Staats auf einem bestimmten Territorium tatsächlich etablieren kann. Das ist nicht möglich in der Sphäre der internationalen Beziehungen. Freilich gibt es aber stärkere und schwächere Staaten und zwischen ihnen, nicht über ihnen. Souveränität bezeichnet ja dieses Verhältnis der Überordnung. Freilich gibt es aber stärkere und schwächere Staaten und zwischen ihnen sehr oft auch einen Hegemon, so muss man das bezeichnen, eben der stärkere Staat in einer bestimmten Phase dieser internationalen Beziehungen, wie seit 1945 etwa die USA, die darum gerne als Weltpolizist beschimpft werden. Aber das feindliche Verhältnis der Staaten zueinander ist wiederum nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung dafür, dass ein Gewaltmonopol des Staats sich wirklich bildet. Dass es nicht automatisch so sein muss, zeigen Phänomene, die bereits Hobbes Behemoth nannte und die man heute Failed States nennt. Und die Formen der Monopolisierung der Gewalt und ihrer Anerkennung durch die Massen differieren wesentlich, wie man weiß, auch wenn sie insgesamt immer nur das Unwesen des Kapitals ausmachen, nur die andere Seite des Kapitalverhältnisses bilden. Das heißt, der Gewaltenteilung auf der einen Seite, die das Gewaltmonopol zur Voraussetzung hat, in dem, was man als Rechtsstaat oder Rule of Law bezeichnet, steht der Zerfall in Banden oder Rackets auf der anderen Seite gegenüber. Und diese, seine andere Seite, wird auch der Rechtsstaat niemals vollständig los. Aber es gibt die verschiedensten Mischformen und Übergangsformen. Wie man weiß, man muss nur sich das Russland Putins ansehen oder die Ukraine und was dort gerade geschieht. Aber von all dem will Judith Butler nichts wissen und so spricht der Wahn vom Weltsouverän aus ihr, sobald sie nur den Mund aufmacht. Sei es die Rede vom International Socius, vom internationalen Sozius, das ist gewissermaßen ihr Begriff vom Weltsouverän, oder davon, dass kein nationales Subjekt unabhängig von diesem Sozius existiere, oder eben, was sie auch des Langen und des Breiten darlegt, die pure Ethik. Barghouti spricht von moralischer Lösung, von einer moralischen Bewegung, die im Politischen die Souveränität ersetzen soll. Und Ethik bedeutet hier konkret nichts anderes mehr als die Entwaffnung der Juden zu dem Zweck, sie ihren potenziellen oder realen Verfolgern auszuliefern. Wer sich mehr mit diesen Aspekten von Judith Butlers Philosophie auseinandersetzen möchte, dem kann ich hier die Arbeiten von Stefan Griegert empfehlen. Der hat ein Buch kritisiert, das vor kurzem auf Deutsch erschienen ist, wo ihre Arbeit, wo ihre Aufsätze zu Israel und zum Zionismus versammelt sind, oder was mehr die philosophischen Fragen betrifft, die Fragen der Postmoderne, kann ich auf Alex Gruber verweisen. Und jüngst gibt es auch einen Text von Liliana Radonic in der neuen Heft der Zeitschrift Sans Phrase zu lesen. Da geht es um das Verhältnis Postfeminismus, Postzionismus bei Judith Butler. In diesem butlerschen Geist wurden also inzwischen, und jetzt zitiere ich die BDS-Homepage, bei verschiedenen Konferenzen, unter anderem in Ramallah, München und Stuttgart, eine interessante Mischung, in Ramallah, München und Stuttgart, das Thema One Democratic State diskutiert, also ein Staat für alle, Christen, Muslime und Juden. Und dieser Diskussionsprozess sei jetzt auch in Zürich fortgesetzt worden, wie hier gemeldet wird. Und in dem Zusammenhang heißt es, warum eine solche Lösung One Democratic State, wie könnte eine solche Lösung aussehen, was vertreten die verschiedenen politischen Gruppen in Israel/Palästina? Also das hat sich so richtig eingebürgert in dieser Bewegung mit Judith Butler, Israel/Palästina. Referenten aus Israel, Palästina und der Diaspora haben bei der Konferenz Stellung genommen. Noam Chomsky und Norman Finkelstein machen da nicht mit. Sie werfen im Gegenteil dieser BDS-Bewegung vor, den langjährigen internationalen Konsens einer Zwei-Staaten-Lösung, die entlang der Grenzen von 1967 erfolgen sollte, nicht zu akzeptieren, und sie werfen damit der ganzen Bewegung vor, den Interessen der Palästinenser eher zu schaden als zu nützen. Entweder Chomsky und Finkelstein haben nicht verstanden, dass mit dieser neuen Strategie in bestimmten Milieus eben viel erfolgreicher Propaganda gegen Israel betrieben werden kann, oder Chomsky und Finkelstein haben, wie unglaublich auch immer das klingen mag, noch einen Rest von Solidarität mit Israel, den sie hier fast schon contre coeur verteidigen müssen. So warnte etwa Finkelstein vor 2 Jahren in einem Interview tatsächlich davor, dass BDS mit der Ein-Staat-Lösung die Zerstörung Israels betreibe. Welche Proteste dann auf ihn niederhagelten, das kann man heute noch auf der Homepage von Al Jazeera nachlesen. In seiner halb irrsinnigen, aber offenen Art hatte Finkelstein das Geheimnis der Bewegung preisgegeben. Er sagt da, sie denken, also die BDS-Aktivisten denken, sie sind sehr clever, sie sprechen von den 3 Forderungen, das Ende der Besatzung, das Rückkehrrecht und gleiche Rechte, das Rückkehrrecht und gleiche Rechte für Araber in Israel. But what's the result? You know and I know what's the result. There's no Israel. Because if we end the occupation and bring back 6 million Palestinians and we have equal rights for Arabs and Jews, there's no Israel. Finkelstein insistiert in diesem Zusammenhang darauf, dass die Two-State-Solution is the only outcome supported by international law. Solche Offenheit kennt jedenfalls weder Judith Butler noch Omar Barghouti mehr, noch der Aufruf zu der Wiener Diskussionsveranstaltung, wo es unter anderem heißt, würde heute ein Ende der Besatzung oder der Westbank und Al-Quds für Jerusalem, würde heute ein Ende der Besatzung über der Westbank und Al-Quds sowie ein Ende der Belagerung des Gazastreifens von Israel im Zuge einer Einigung umgesetzt werden, würde dies noch lange nicht die reale Lebenssituation der meisten Palästinenserinnen ändern. In den Verhandlungen über ein mögliches Ende der Besatzung wird seit dem Osloer Prozess das individuelle Recht der vertriebenen und oder geflüchteten Palästinenserinnen auf ihre Rückkehr ignoriert und verwehrt. Der Grund, weil sie keine Jüdinnen und Juden sind. Ein Ende der Besatzung würde zudem nicht automatisch die rassistischen Sondergesetze gegen die palästinensischen Staatsbürgerinnen Israels aufheben. Welche diese rassistischen Sondergesetze wären, wird im nächsten Satz deutlich. Ihre Ansprüche auf während der Nakba verlorenes Eigentum, ihre Zugangsmöglichkeiten zu Einrichtungen des israelischen Staats und so weiter sind limitiert oder werden zur Gänze verwehrt. Der Grund, weil sie keine Jüdinnen und Juden sind. Zusätzlich sind die heutigen Kolonisierungsprojekte in den besetzten Gebieten, die Siedlungen, nicht mehr Verhandlungsgegenstand einer Friedenslösung. Sie sind mit ihren Universitäten und Industriezonen Teil der an den Weltmarkt angebundenen israelischen Wirtschaft, inklusive ihrer wenigen palästinensischen Billigarbeitskräfte. Das wird betont, dass es nur wenige sind, weil man ja sich nicht gegen die Arbeiter wenden möchte. Andererseits, was ist dann von der Kolonisierung zu halten, wenn es eben nur wenige Arbeitskräfte sind. Aber gut, diese Widersprüche werden überhaupt nicht, die wird natürlich überhaupt nicht eingegangen. Das heißt, die Zwei-Staaten-Lösung wäre auch nur ein kolonialistisches Projekt, das Israel als Kolonialmacht bestätigte. Und Israel gilt nicht nur als irgendeine Kolonialmacht, sondern als der Inbegriff der Kolonialmacht. Und so wird das ganze Image, das Südafrika hatte, mit dem Apartheidsbegriff auf Israel übertragen. Bei dieser Projektion kommt nun der ständigen Berufung aufs internationale Recht entscheidende Bedeutung zu. So heißt es etwa, wiederum auf der BDS-Homepage, palästinensische Zivilgesellschaft ruft zu Boykott, Investitionsentzug und Sanktionen gegen Israel auf, bis es internationalem Recht und den universellen Prinzipien der Menschenrechte nachkommt und zur Gänze den Maßstäben internationalen Rechts entspricht. Und in dem Aufruf zu der Veranstaltung in Wien kann man lesen, über 100 Jahre nach den ersten zionistischen Kolonialisierungen, über 60 Jahre nach den Vertreibungen und Zerstörungen während der Nakba und den ersten Jahrzehnten des neuen israelischen Staats und fast 50 Jahre nach der vollkommenen Übernahme Palästinas durch ein permanentes Besatzungsrecht sind die Palästinenserinnen und Palästinenser von ihren völkerrechtlich verbrieften Grundrechten weiter entfernt als je zuvor. Da gibt es also völkerrechtlich verbriefte Grundrechte, die Palästinenserinnen und Palästinenser haben. Diese Grundrechte bestehen, wie man erfährt, im Wesentlichen aber darin, den israelischen Staat zu zerstören, indem man dessen Verfassung, die einzige, die Israel hat, außer Kraft setzt, eben das Law of Return, wonach exklusiv jeder Jude das Recht besitzt, in Israel einzuwandern. Diese Verfassung ist die zionistische Antwort auf den Antisemitismus. Vor ihrem Hintergrund hat die Beschränkung der Einwanderung, die also hier nur Nichtjuden betrifft, diese Beschränkung, von vornherein einen anderen Charakter als bei jedem anderen Staat. Jeder Staat sichert natürlich durch Exklusion seine Existenz. Je nach historischer Situation wird darum die Einwanderung mehr oder weniger beschränkt und reguliert. Und wer die Aufhebung und nicht bloß eine elastischere Handhabung solcher Exklusion fordert, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er ernsthaft die Existenz des Staats selber in Frage stellt. Im Fall von Israel ist dem aber etwas vorausgesetzt, und das ist das Entscheidende für jeden, der mit Israel solidarisch ist. Weil dieser Staat Antwort auf den Antisemitismus ist, bedeutet auch die Exklusion, dass es nicht nur um die Existenz dieses Staats als solchen, als Staat im Allgemeinen, sondern immer zugleich und zuallererst um das Leben, um das bloße Leben und die Existenz der Jüdinnen und Juden selbst geht. Vor dem Hintergrund dieser Verfassung des Law of Return ist es einerseits unvermeidlich, dass die nicht-jüdischen Einwanderer in bestimmter Hinsicht immer einen anderen Status haben als die jüdischen, worüber sich übrigens der Aktivist des Boycott from Within, Ronny Barkan, besonders echauffiert, weil er dadurch, wie er in Eifern der Selbstbezichtigung bei dieser Diskussion bekennt, als Jude privilegiert sei, so wie es andererseits zugleich aber notwendig ist, im Inneren auch dieses Staats die Gleichheit aller seiner Bürger, der jüdischen und nichtjüdischen, durchzusetzen, da diese Gleichheit eben Bedingung des Rule of Law ist. Die Durchsetzung dieser Gleichheit, auf die der Staat Israel nicht verzichten kann, kann aber niemals unabhängig von der Sicherheitsfrage geschehen, die sich eben durch Antisemitismus und Antizionismus, durch diese ganze exponierte Lage Israels, auch anders stellt als bei jedem anderen Staat. Daraus kann sich etwas ergeben, was die BDS-Aktivisten dann als rassistische Sondergesetze und Apartheid imaginieren und was sie dennoch genauer bloß als limitierte Zugangsmöglichkeiten zu Einrichtungen des israelischen Staats oder als soziale Ungerechtigkeiten anzugeben vermögen, die wohl niemand ernsthaft leugnet. So werden bekanntlich israelische Araber nicht zum Militärdienst, zum Wehrdienst eingezogen, was mit einigen sozialen Nachteilen verbunden ist, können sich aber durchaus freiwillig melden. Natürlich hüten sich die BDS-Aktivisten die rechtliche und soziale Lage der arabischen Israelis mit der Lage der Araber in benachbarten Ländern etwa zu vergleichen. Das tun aber die arabischen Israelis sehr wohl, wenn es ums Pragmatische geht und nicht ums Politische und Ideologische. Und sie wissen also genau, was sie an ihrer Staatsbürgerschaft haben. Das kann man auch an den Umfragen nachlesen, die in Israel durchgeführt wurden. Dass die Durchsetzung der Gleichheit und des Rule of Law für alle israelischen Staatsbürger niemals unabhängig von der Sicherheitsfrage geschehen kann und diese Sicherheitsfrage etwas mit der jüdischen Herkunft und dem Antisemitismus aber zu tun hat, gehört zum innersten Wesen der israelischen Gesellschaft. Ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen und hier ins Detail gehen. Dazu kenne ich auch die verschiedenen Lebensbereiche dieser Gesellschaft zu wenig, aus eigener Erfahrung auch viel zu wenig. Was hier aber aufgezeigt werden soll und aufgezeigt werden kann, sind eben gewisse unbedingt geltende Kriterien in der Urteilsbildung, wenn es um Israel geht. Man muss also Folgendes erkennen, ehe man sich ein Urteil bildet. Es geht hier um ein fortwährendes Abwägen der rechtlichen Möglichkeiten der Gleichstellung aller israelischen Bürger mit ein Abwägen dieser rechtlichen Möglichkeiten mit den Bedingungen ständiger Bedrohung der Existenz des israelischen Staats als Zufluchtsstätte der Juden. Eine Bedrohung, die in kaum bestimmbarer Anzahl durch den arabischen Teil seiner Bürger mitgetragen wird. Das Völkerrecht aber, auf das man sich unter den Israel-Kritikern, die genau dieses Abwägen nicht zur Kenntnis nehmen wollen, das Völkerrecht, auf das man sich hier so gerne beruft, ist immer auch per se Abstraktion vom Antisemitismus, damit Abstraktion von der Notwendigkeit des Zionismus. Und die palästinensischen Araber schreiben sich diese Abstraktion insofern auf ihre Fahnen, als sie ihr eigenes Law of Return erfinden. So wie schon die Bezeichnung der in Palästina lebenden Araber als Palästinenser, die ja erst seit den 1960er Jahren üblich geworden ist, etwa auslöschen sollte, dass es die Juden waren, die ursprünglich Palästinenser genannt wurden. Wenn also schon die Zuordnung des Namens Palästinenser als Volksbezeichnung darauf abzielte, dass die Juden in Palästina nichts zu suchen hätten, so hat nun das Recht zur Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge nach Israel dieses Ziel in die Tat umzusetzen, indem es das israelische Law of Return unwirksam macht. Israel soll nicht mehr Staat der Juden sein. Die zionistische Antwort auf die Tatsache, dass jeder Jude vom Antisemitismus betroffen ist, soll nicht mehr Grundlage dieses Staates sein. Eben diese Grundlage wird als rassistisch, als Apartheid denunziert. Und die Anspielung auf das südafrikanische Apartheid-Regime, die von Anfang an die BDS-Bewegung kennzeichnete, entlarvt sich selbst in ihrer ganzen Groteskheit, als wären die Weißen nach Südafrika gekommen, um vor der weltweiten Verfolgung Zuflucht zu suchen. Auch geht es den BDS-Aktivisten und dieser ganzen von NGOs ausgeheckten Zivilgesellschaft natürlich gar nicht um die wirklichen Menschen, die sie als Palästinenser immerfort anrufen. Sie sind ihnen auch nur Mittel zum Zweck. Und jetzt komme ich zur Kartoffelfrage. So kann man auf der Schweizer BDS-Homepage lesen, dass es in Wahrheit eigentlich um den CO2-Ausstoß beim Kartoffelanbau geht. Kartoffeln aus Israel, eine ökologische und soziale Katastrophe. Wie jedes Jahr überschwemmen die Supermärkte den Markt mit importierten Neukartoffeln aus Israel. Israelische Kartoffeln wachsen in der Wüste und werden im Gegensatz etwa zu Schweizer Kartoffeln künstlich bewässert. Der Verbrauch von Wasser pro Kilogramm Kartoffeln liegt weit über dem Verbrauch von zum Beispiel sizilianischen Frühkartoffeln und der CO2-Ausstoß beträgt mehr als das Doppelte. Solche Produkte tragen dazu bei, den Planeten zu zerstören. Es geht also um den Planeten, gegen den sich die Israelis mit ihren künstlichen Frühkartoffeln verschworen haben. Ob für völkisch verstandene Palästinenser oder natürliche Spätkartoffeln, man beruft sich immer auf UNO-Resolutionen, auch in diesem Fall, zu Recht, denn die UNO-Vollversammlung und wie Butler sagen würde, der internationale Sozius, ist ein Israel gegenüber generell feindlich gestimmtes Gremium. Und sie zwingt förmlich die Politik Israels ständig dazu, im Gegenzug zu demonstrieren, was das internationale Recht nun einmal ist. Ein virtuelles Recht, bloße Konvention. Konvention, die nur durch das Recht des Stärkeren, des jeweils stärkeren Staats oder Staatenbündnisses durchgesetzt werden kann und was es darum nicht ist, eine Frage für eigene militärische Gewalt. Damit soll natürlich nicht grundsätzlich bestritten werden, dass das internationale Recht durchaus eine sinnvolle Funktion erfüllen kann, wenn es um einen gemeinsamen Bezugspunkt gibt, wenn es einen gemeinsamen Bezugspunkt bilden kann zwischen Staaten, die sich einigen, die sich friedvoll einigen können, nicht in einem Verhältnis der Ausgeglichenheit, was die Kräfte betrifft dieser Staaten. Also das Internationale, so soll das bitte nicht missverstanden werden, diese Kritik des internationalen Rechts, dass es nicht seine Funktion haben kann, dass es nicht seinen Sinn hat in den internationalen Beziehungen, aber es kommt eben immer zugleich darauf an, in welchem Kräfteverhältnis sich die Staaten auf dieses internationale Recht berufen. Die BDS-Bewegung begann ganz bewusst ihre Arbeit zeitgleich mit dem ersten Jahrestag des Urteils des Internationalen Gerichtshofs zu den israelischen Sperranlagen. Die Sperranlagen, die so gerne als Mauer bezeichnet werden, als Wall, obwohl sie das nur in einigen Abschnitten sind. 2004 hatte nämlich dieser Internationale Gerichtshof in Den Haag in einem von der UNO-Vollversammlung in Auftrag gegebenen Gutachten geurteilt, dass Israel mit dem Bau der Anlagen gegen Völkerrecht verstoße. Der Gerichtshof hätte nach Maßgabe des Völkerrechts freilich ebenso gut urteilen können, dass die israelische Regierung damit nur den Staat vor Terrorismus verteidige, dass es sich also nach UN-Charta Artikel 51 um eine Anlage zur Selbstverteidigung handle. Der Gerichtshof argumentierte aber, dass Angriffe auf Israel von Gebieten aus erfolgten, eben dem Westjordanland, über die Israel noch doch die Kontrolle habe und das Selbstverteidigungsrecht folglich hier nicht anwendbar sei. Israel entgegnete, dass schon in der Tatsache, dass es zu so vielen Attentaten kommt, der Beweis liege, dass hier keine ausreichende Kontrolle möglich sei, dass außerdem viele der Attentäter aus Gebieten mit palästinensischer Verwaltung stammten. Die Anlage entspricht also, so argumentiert Israel, entspricht also den Bedingungen des Artikel 51 für eine rechtmäßige Selbstverteidigung, militärische Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit. Beide Lesarten des Völkerrechts können sich also auf das internationale Recht berufen. Es fragt sich also nur noch, wer die Souveränität hat, hier zu entscheiden, was Recht ist und was nicht. Ein Gerichtshof hat sie aber nur dann, wenn hinter ihm ein Souverän steht. Hinter dem Internationalen Gerichtshof steht aber kein Souverän, sondern, um mit Judith Butler zu sprechen, der internationale Sozius. Was geschah in diesem konkreten Fall? Im Sicherheitsrat der UNO wurde das Urteil, dass Israel gegen das Völkerrecht verstoße, durch die USA verhindert. Und eine Woche später nahm dann im Gegenzug die UNO-Vollversammlung eine Resolution an, die verlangt, dass Israel den Bau stoppt und rückgängig mache. Aber im Gegensatz zu einer Sicherheitsratsresolution ist diese Resolution der UNO-Vollversammlung eben nicht völkerrechtlich bindend, was immer das nun wieder heißen mag. Jedenfalls, der Sicherheitsrat trägt noch immer die Spuren jenes Kriegsbündnisses gegen Nazi-Deutschland, als welches die United Nations ja von Roosevelt entworfen wurden. Er hat es auch so bezeichnet, Kriegsbündnis gegen Nazi-Deutschland. Wer ruft da an? Die UNO-Vollversammlung oder der Sicherheitsrat? Vielleicht Roosevelt, weil er selber sehr große Illusionen auch hatte, was die UNO betrifft und damit schon einiges vorgearbeitet hat, was den heutigen Wahn vom Weltsouverän betrifft. Aber immerhin hat er die UNO noch als Kriegsbündnis gegen Nazi-Deutschland, als zu entwickelndes Kriegsbündnis gegen Nazi-Deutschland verstehen können. Dieser Sicherheitsrat, der davon noch Zeugnis ablegt in seiner Zusammensetzung und in seinen Regeln, sorgt dafür, dass die Hegemonie der USA in diesem Fall noch wirksam sein kann, dass sie hier noch das Schlimmste verhindern kann, wenn es um die Auslegung und Umsetzung des internationalen Rechts geht. Und wie wichtig die Sperranlagen sind, das hat ja der signifikante Rückgang der Terrorattacken genügend gezeigt. Die USA sind damit aber nicht der Welt souverän. Das werden sie ja auch sehr oft, das wird ja auch sehr oft auf sie projiziert, nicht? Auch wenn man sie als Weltpolizist bezeichnet. Sie sind nicht der Welt souverän und waren es niemals, weil es eben einen solchen nicht geben kann. Aber sie können als mächtigster Hegemon verhindern, dass die UNO ohne Widerspruch zu dem aufhetzt, was der Wahn vom internationalen Sozius ausspinnt. Wer aber glaubt, dass es einen Weltsouverän, dass ein Weltsouverän über der Staatenwelt möglich wäre, so wie es den Souverän über der Bürgerwelt wirklich gibt, der wird kaum der Versuchung widerstehen, die einzelnen Staaten dann als Völker oder Religionsgemeinschaften zu substantialisieren, die UNO wiederum als deren Gemeinschaft sich auszumalen und die Menschenrechte tendenziell in Rechte von nationalen Gruppen und religiösen Kollektiven aufzulösen. Während sie doch, wenn es sinnvoll sein kann, von Menschenrechten zu sprechen, dann immer nur so geschehen kann, dass die Menschenrechte einerseits, dass klargestellt ist, dass es Menschenrechte nur geben kann, wenn es einen Souverän gibt, der diese Menschenrechte, dessen Gewalt sozusagen dafür steht, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Und andererseits Menschenrechte immer aufs Individuum bezogen bleiben müssen und nicht auf nationale Gruppen und religiöse Kollektive hin interpretiert werden dürfen. Genau das ist aber bei den BDS-Aktivisten der Fall, sobald sie sich auf die verbrieften Menschenrechte der Palästinenser berufen. Und in diesem Fall könnte man sich sogar auch auf Hitlers Mein Kampf berufen, wo sich bereits die Parole findet, Menschenrecht bricht Staatsrecht. Also auch Adolf Hitler war ein Menschenrechtsaktivist. Und es ging ihm ja auch gar nicht um Staaten, es ging ihm auch nicht um den deutschen Staat, sondern es ging ihm um die Völker und um das Volk. Klarheit über das Verhältnis zwischen Souveränität und Recht, darüber, dass es zwischen Staaten Recht in eben diesem Sinn nicht geben kann, wie es zwischen den Bürgern eines Rechtsstaats tatsächlich existiert. Diese Klarheit bedeutet jedenfalls auch Klarheit in den Angelegenheiten der Menschenrechte. Ist ein Mensch nämlich kein Staatsbürger, das heißt, wird er keinem Souverän zugerechnet, dann ist es auch um seine Rechte geschehen, mag man noch so viel sich auf Menschenrechte berufen. In den rechtsfreien Raum zwischen den Staaten gestoßen, gilt er dann als Freiwild, als vogelfrei. Seine Staatenlosigkeit ist wie eine Aufforderung zum Mord. So hat das Hannah Arendt einmal ausgedrückt. Und das trifft nun tatsächlich, und darüber kann zweifellos nicht geschwiegen werden, auf die aus Palästina geflüchteten Araber zu, soweit ihnen nämlich die arabischen Staaten den Bürgerstatus vorenthalten, um nämlich den Hass auf Israel zu schüren, als wirksamste Schwungmasse gewissermaßen aller gegen Israel gerichteten Kräfte. Das ist die Politik der arabischen Staaten gewesen gegenüber den Flüchtlingen aus Palästina. Und mit dieser Schwungmasse ist damit natürlich auch die derzeit gefährlichste Kraft bedient, die Islamische Republik Iran, trotz aller blutigen Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten, denn auch die Islamische Republik Iran wird nicht müde darin, ihre Vernichtungsdrohung gegenüber Israel mit der Anrufung der Palästinenser zu begründen. Die Eliteeinheit der Revolutionsgarden, der iranischen Revolutionsgarden, heißt nicht umsonst Al-Quds. Also, wie Hannah Arendt sagt, Staatenlosigkeit ist wie eine Aufforderung zum Mord. Eine Aufforderung zum Massenmord, und hier ist über Hannah Arendt hinauszugehen, eine Aufforderung zum Massenmord wird aus dem Status des Staatenlosen, jedoch allein, wenn diese Staatenlosen nicht eigentlich als Volk wie die Palästinenser, sondern als Gegenvolk wie die Juden mystifiziert werden. Dieses Gegenvolk, diesen Begriff haben bereits die Nazis kreiert, dieses Gegenvolk steht in der antisemitischen Ideologie für die Negation jedes anderen Volks und jeder Religion, für eine Weltverschwörung gegen die Völker und die Religionen, seien das nun die Deutschen oder die Araber oder die Muslime. Auserwählt, solchermaßen die Staatenlosigkeit zu verkörpern, von der die Rede von den Menschenrechten meist schweigt, sehen sich also Jüdinnen und Juden und gründen sie dann doch einen Staat, diejenigen, die also dazu dienen, die Staatenlosigkeit zu verkörpern, gründen gerade die dann doch einen Staat, so kann das kein echter, kein organisch gewachsener sein, sondern nur ein unechter, ein künstliches Gebilde, wie eben auch die Kartoffeln, die sie anbauen. So lautet der antiimperialistische Jargon, den auch der israelische Teilnehmer der Wiener BDS-Veranstaltung bemüht hat. Er sprach von Artificial State, wenn er über Israel sprach. Diese Künstlichkeit zeige sich nämlich in der Gewalt, die angewandt werden muss, um den Staat zu gründen und aufrechtzuerhalten. Nun, man stelle sich das höhnische Gelächter von Thomas Hobbes vor, wenn ihm jemand gesagt hätte, ein Staat dürfe nicht künstlich sein und auf Gewalt beruhen. Für Hobbes war der Staat selbst der Inbegriff der Künstlichkeit, weil er eben dazu da ist, die Gewalt zu monopolisieren. Auf Israel wird darum projiziert, was man am Wesen des Staats nicht wahrhaben will, verdrängt und darin verklärt, weil man sich mit ihm, mit dem Staat unmittelbar als Nation und Religionsgemeinschaft identifizieren und ihn in dieser Unmittelbarkeit sogar aufheben möchte, sodass dann letztendlich wieder nur ein Konglomerat von Banden und Rackets herausspringt. So wie auf das Finanzkapital, das immer schon mit Judentum wahnhaft in eins gesetzt wurde, projiziert wird, was man am Kapitalverhältnis nicht will, die abstrakte Seite der Moderne, die abstrakte Seite der Ausbeutung und Erniedrigung in der modernen Gesellschaft. Antisemiten wollen eben lieber konkret die Menschen ausbeuten und erniedrigen, so wie Antizionisten am liebsten ohne von einem Gewaltmonopol gehindert oder wenigstens gebremst zu werden über die Juden herfallen. Die ganze Problematik des internationalen Rechts und der UNO ließe sich darum auch am Begriff des Völkermords oder Genozids darstellen, und damit komme ich auch zum Ende des Vortrags. Als die entsprechende UNO-Konvention zum Genozid 1948 formuliert wurde, war der Bezug zur Shoah noch mit Händen zu greifen. Ihre Formulierung, die Formulierung dieser Konvention lässt doch die Bemühung erkennen, möglichst genau die Strategien und ideologischen Strukturen antisemitischer Verfolgung in der Verrechtlichung zu erfassen, ohne freilich vom Antisemitismus selbst zu sprechen. Die Sätze dieser Konvention sind so doppeldeutig wie das internationale Recht und die Vereinten Nationen insgesamt, so doppeldeutig wie der Sieg über den Nationalsozialismus, der ja hier Gestalt annahm, rechtliche Gestalt annahm. Man verwendete die Termini des internationalen Rechts, die eine überzeitliche Rechtsordnung postulieren, und meinte konkret doch noch irgendwie den Nationalsozialismus, dessen Wiederholung es zu verhindern galt. Anders gesagt, ein vom westlich geprägten Begriff der Nation abgeleitetes Rechtssystem wurde angewandt auf die von deutscher Ideologie getragenen Verbrechen. Weil jedoch die Voraussetzungen, die dem Nationalsozialismus letztlich zugrunde lagen, nicht angetastet wurden, also Staatlichkeit und Kapitalverhältnis, nach dem Unausdenkbaren, das gleichwohl von Menschen ausgedacht wurde, einfach fortexistieren, war längerfristig ein anderer Umgang zwischen Siegern und Besiegten als der nach dem Modell des Rechtsstaats praktizierte gar nicht möglich. Solange allerdings die USA und die UdSSR als die beiden Siegermächte des Zweiten Weltkriegs die Weltpolitik dominierten, blieb auch sonst die Anwendung des internationalen Rechts auf die Verbrechen des NS-Staats wenigstens indirekt immer bezogen. die Abstraktion vom Nationalsozialismus, von der Shoah und vom Antisemitismus, die darin an sich schon angelegt war, wird erst heute, nach dem Ende des Kalten Kriegs, gewissermaßen ratifiziert. Und die Begriffe des internationalen Rechts haben mittlerweile ihr ganzes gespenstisches Eigenleben entfaltet. Wie gefährlich dieses Eigenleben für Israel ist, demonstrieren eben BDS und Judith Butler. Judith Butler geht es, wenn von der Shoah überhaupt in ihren Büchern die Rede ist, allein darum, ich zitiere, dass sich aus dem Nazi-Völkermord bestimmte Grundsätze sozialer Gerechtigkeit herleiten lassen, die für unsere heutigen Kämpfe wichtig sind. Also war der, wie soll man das verstehen, war der Nazi-Völkermord verschärfter Ausdruck von sozialer Ungerechtigkeit. Das ist dann die Vollendung der linken Sinnstiftung der Shoah. Die Gehälter der Manager sind zu begrenzen und die Finanztransaktionssteuer ist nötig, weil die Nazis die Juden ermordet haben. In Wahrheit lässt sich aus dem Nazi-Völkermord allein herleiten, wie Butler sagt, dass es sich nicht mehr wiederholen darf. Aber das ist eben keine Herleitung, sondern ein kategorischer Imperativ, der gar nicht abgeleitet werden kann. Ein kategorischer Imperativ, dem heute in der Verteidigung des Zionismus und Israels gegenüber einer Bewegung wie BDS entsprochen werden muss. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen dann ohne Pause in die Diskussion über und ich würde die Diskussion mit Fragen aus dem Publikum eröffnen lassen. Also falls ihr Fragen habt, bitte melden. Die BDS-Aktivisten haben den Raum schon verlassen während des Vortrags, oder? Ja. Wie steht Judith Butler zu dem Gebrauch ihrer Theorien durch diese Bewegung? Sie hat nichts dagegen. Also sie ist in gewisser Weise Teil dieser Bewegung, nicht? Eine Instanz, auf die man sich berufen kann und sie wehrt sich nicht dagegen. Sie stimmt BDS zu. Das findet also diese terminologische Identität kommt etwa in diesem Ausdruck Israel-Palästina sehr gut zum Ausdruck. Ne? Es ist hier, wie ich das genannt habe, es ist sozusagen eine, was Judith Butler betreibt, ist eine philosophische Instrumentierung dieser Bewegung. Es handelt sich um eine Tendenz, die sich überall zeigt, ne? Auf einer aktivistischen Ebene, mit diesen verschiedenen Initiativen in den einzelnen Ländern, vor allem im akademischen Bereich. Und daraus ergibt sich natürlich schon von vornherein eine Nähe auch zu Judith Butler, die ja ein Star geworden ist im akademischen Milieu der USA, aber mittlerweile auch Europas. Ne? Und insofern kann es gar niemanden geben, der besser geeignet wäre, die BDS sozusagen philosophisch zu vertreten als Judith Butler. Das ist sozusagen ein wechselseitiges, ja, das stützt sich wechselseitig. Aber sie ist halt, sie ist der prominente Mitglied. Also auch offiziell. Auch offiziell, genau. Ja, das war das Aussehen geschieden hier, der Bewegung. Sind das Grundproblem mit Judith Butler einfach, dass sie keinen Unterschied zwischen Antisemitismus und Rassismus macht, oder dass sie Antisemitismus nur als eine Spezialform des Rassismus sieht? Weil ich glaube, wenn man mal diese quasi Gleichsetzung macht, Antisemitismus, Rassismus, dann beginnt das ja alles eigentlich mehr oder weniger Sinn zu machen, was sie schreibt. Also dann ist es nicht mehr ganz so verrückt. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, worauf, also das Problem, worauf das eigentlich alles hinausläuft, ist diese Gleichsetzung Antisemitismus ist eine Sonderform des Rassismus. Ja, sehe ich eigentlich Ja, ganz genau so. Nur muss man sich natürlich fragen, warum macht sie das nicht? Also das ist ja bei ihr sozusagen nicht so ein Fehler, den sie da am Anfang macht und woraus sich dann alles Falsche ergibt, sondern das ist ein integrierter Bestandteil. Und der ganze Begriff von Souveränität, den sie hat oder beziehungsweise den sie eben nicht hat, der hat damit zu tun. Das heißt, es geht eigentlich darum, wenn man diese Frage Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus in den Mittelpunkt drückt, dann muss man von hier aus auch diese ganzen Konsequenzen, diese ganzen Zusammenhänge, die wechselseitigen Beziehungen sozusagen zwischen den Argumenten, die sie da hat, entfalten, nicht? Weil es könnte auch sein, dass sie gewissermaßen keinen Unterschied macht zwischen Antisemitismus und Rassismus und trotzdem einen Begriff vom Souverän hat. Das wäre zum Beispiel bei Finkelstein der Fall, nicht? Oder bei Chomsky. Also das ist ja ein allgemeiner, gewissermaßen, das spukt in fast allen Köpfen herum, dass Antisemitismus nur ein Rassismus ist, eben so wie andere rassistische Einstellungen. Das ist gewissermaßen Common Sense, nicht? Aber der eine macht was anderes aus diesem Common Sense als Judith Butler. Also da gibt es dann die Unterschiede. Und darauf kam es mir jetzt an, sozusagen die Spezifik der BDS-Bewegung zu zeigen. Also worin liegt die besondere Gefährlichkeit dieser Propagandastrategie gegenüber diesen althergebrachten Zwei-Staaten-Lösungsdenkern Finkelstein und Chomsky. Darauf kam es mir an in dem Vortrag. Keine Frage, sondern eher einen Hinweis. Und zwar, vielleicht werden es manche von euch eh schon mitbekommen haben, aber es gibt von der BDS-Bewegung jetzt ganz, ganz aktuell auch so eine Bewegung ins Kunstfeld. Und zwar hat sich eine BDS Arts Coalition gegründet vor ein paar Tagen. Und falls Leute hier sind, die sich irgendwie im Kunstfeld verbunden können, entweder weil sie Künstler oder Künstlerinnen sind oder als Theoretikerinnen, dann würde es mich freuen, wenn Sie sich vielleicht im Anschluss an die Veranstaltung bei mir melden und mich ansprechen. Und zwar dann, wenn Sie Lust haben, sich sozusagen mit dieser BDS Arts Coalition kritisch auseinanderzusetzen, allerdings auch undogmatisch und unpolemisch. Nicht so wie in diesem Vortrag. Nicht so wie in diesem Vortrag. Nicht so wie in diesem Vortrag. Habe ich herausgehört. wo ist die beheimatet, diese? Naja, die Kunstszene ist international, nicht? Aber ja. In erster Linie natürlich auf den Campus. Ja, und in Wien etwa auch? In Wien, also es gibt einen Aufruf, den recht viele Leute unterschrieben haben, es sind keine Leute aus Wien dabei. Mhm. Kommt noch. Ja. Aber ich weiß nicht, diese Veranstaltung hier in Wien, diese Podiumsdiskussion vor einem Monat, kann man da schon irgendwelche Reaktionen oder Wirkungen feststellen? Hat sich da was getan? Wird sich da was tun? Was für einen Bezug meinst du jetzt so? Naja, in der Öffentlichkeit sozusagen, dass das breitere Kreise, ich denke, in anderen Ländern ist das ja, gewissermaßen ist BDS viel gegenwärtiger als in Österreich, so scheint es mir jedenfalls. Braucht es das in Österreich überhaupt so, ja? Ja. In der BDS-Studium gibt es seit 10 Jahren, jetzt in Österreich ist zum ersten Mal irgendwie so das Stadtbild. Offiziell, ja. Und ich denke, du hast genannt, von BDS-Studium ist hauptsächlich aktiv so in Amerika, England, Frankreich, hast du auch genannt, und so. Das sind ja alle Staaten, die ja jetzt, wo halt so der Antisemitismus nicht so Staatsräson war, so, ja. Und die halt in ihrer Außenpolitik gegenüber Israel, wenn dann, changiert haben, so, ja. Ja. Die halt vielleicht mal pro-palästinensisch waren, pro-israelisch, so, ja. Und in Österreich aber, das ist ja viel eindeutiger eigentlich immer, glaube ich, gewesen, zumindest, dass es eine pro-palästinensische Außenpolitik gegeben hat, so, ja. Die aber da übergreifend auch nicht so, ja. Mhm. Und die Frage ist, ob dann dieses BDS, Bedürfnis, ja, das dahinter steckt, eh nicht, das schon absorbiert wird von den bestehenden Parteien, ja, und politischen, ja, Regierungen und so, ja. Und ich frage mich gerade, ja, warum sollte man dort hingehen auch, ja? Wenn das eh schon Common Sense ist. Oder? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Aber ich denke doch, dass das erst der Beginn ist wahrscheinlich. Also ich bin da eher pessimistisch, dass da noch mit einigem zu rechnen ist, was diese BDS-Bewegung betrifft. Auch in Europa das Zusammenspiel auch mit der europäischen Politik, nicht, was sich da noch alles so aufschaukeln kann an Aktivitäten gegen Israel. Das kann im europäischen Konzert gewissermaßen BDS eine wachsende Rolle spielen. Ja. Nur so quasi als Anmerkung, bis jetzt ist die Bewegung auf alle Fälle klein und isoliert, aber ich glaube, eben jeder, der mal in einem Uniseminar gesessen ist, in dem das Thema Nahostkonflikt war, weiß auch, wie hoch die Anschlussfähigkeit letzten Endes ist. So. Was aber natürlich nicht die Argumentation von Sandro aufhebt. Ja, aber es geht vor allem, denke ich, also vorläufig betrifft es vor allem den akademischen Bereich, auch den Kunstbereich, nicht? Das ist auch das Neue dieser Bewegung, dass vor allem da angesetzt wird, also in den intellektuellen Milieus, Campus, Kunst, Wissenschaft. Da ist, denke ich, etwas entstanden, was es vorher so noch nicht gab. Da waren die Milieus eher isolierter, Palästina, Solidarität und so weiter. Aber jetzt gibt es sozusagen so eine Vernetzung, auch über verschiedene Fächergrenzen hinaus. Und es gibt so eine Instanz eben, so eine attraktive Instanz, so einen Star wie Judith Butler. Das ist auch völlig neu. Nicht, weil, gut, Chomsky war natürlich auch ein Star und war sozusagen der Star der Zwei-Staaten-Lösung. Aber jetzt, das hat doch noch viel mehr Durchschlagskraft, mehr Attraktivität mit Judith Butler, weil sie eben auch von woanders kommt, nicht? Von dieser Gender-Frage kommt und mit dem ganzen Ruhm auch, den sie sich da erworben hat, kann sie in diese politische Richtung dann vorstoßen. Und das ist eigentlich ein großes Unglück auch. Wäre sie nur bei Gender geblieben. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen, weil sonst würde ich die Veranstaltung... Eine noch vielleicht, diese Parallelisierung der Jugendfrage und der Lösung. Bitte? Die hast du ganz am Anfang gemacht, dass die Lösung der Jugendfrage vor Auschwitz und die Lösung des Nahostkonflikts heute ist ja doch steil. Ja. Was hast du dazu sagen? Ja, das Steile daran, oder das sozusagen, was einen zurückschrecken lässt, ist, dass das eine in die Tat umgesetzt wurde und das andere sozusagen ist sozusagen etwas, was droht, nicht? Was sozusagen, deshalb muss man die Sache auch so zuspitzen, weil es eben droht, nicht? Das meine ich auch mit dem kategorischen Imperativ, den ich am Ende angesprochen habe. Der Imperativ zwingt dazu, alles zu unternehmen, dass es sich nicht wiederholt. Und deshalb muss man die Sache auch so zuspitzen, immer aber auch in dem Bewusstsein, dass die Formen, in denen sich das wiederholen kann, natürlich völlig andere sind. Und darauf kam es mir dann in den späteren Ausführungen ja durchaus an, das darzulegen, das zu entwickeln, dass sich die Formen eben doch sehr unterscheiden. Das heißt, es gibt diese Gemeinsamkeiten, nicht? Was in den Projektionen, was da jeweils auf Juden, was da sozusagen verkörpert wird im antisemitischen Wahn, da gibt es Gemeinsamkeiten, nicht? Deshalb ist auch diese Formulierung von Poljakow, stammte ja, der Jude unter den Staaten, so treffend, weil er, weil so eine solche Formulierung ja auch sozusagen das Gemeinsame und zugleich aber auch das Neue festhält. Und darauf kommt es an, nicht? Dass man solche Begriffe findet, wo diese Kontinuität deutlich wird, die antisemitische Kontinuität, und zugleich so ein Impuls kommt, nicht? Eine Verstörung oder etwas Irritierendes hineinkommt, nicht? Indem man auf die veränderten Bedingungen hinweist. Weil der Jude unter den Staaten, das ist natürlich was anderes. Und damit verändern sich auch die antisemitischen Strategien. Und auf das muss man dann im Einzelnen eingehen, nicht? Auf diese veränderten Bedingungen, auf die veränderten Formen. Und in diesem Feld bewegt man sich im Grunde, nicht? Man muss festhalten, was ist gleich geblieben, was droht sich zu wiederholen. Und zugleich muss man die veränderten Gestalten, die veränderten Verhältnisse, die veränderten Bedingungen ins Auge fassen. Und man darf sich sozusagen nicht auf einer Seite irgendwie verlieren, man darf das nicht auflösen, diesen Zusammenhang, man muss das irgendwie aufeinander beziehen können. Aber indem man das tut, kann man das durchaus, muss man das durchaus, würde ich sogar sagen, zuspitzen, immer wieder zuspitzen, um eben dieses Imperativische hervorzuheben. Nicht? Es geht hier nicht um eine akademische Darlegung irgendwelcher Theorien über ein längst Vergangenes, sondern es geht tatsächlich um eine unmittelbare Bedrohung, und die Begriffe, die man verwendet, können nicht frei sein von den Bedingungen dieser Bedrohung. Das heißt, in der Art und Weise, wie man Begriffe denkt, wie man mit Begriffen denkt, muss das eingehen, muss diese Bedrohungssituation immer da sein. Sonst verfehlt man die Situation, sonst wird es eine akademische, historische Untersuchung oder was immer, nicht? Oder eine geopolitische Darlegung oder diese vielen Kommentare, die man hört über den Nahostkonflikt eben, nicht? Und deshalb auch diese Zuspitzung, Lösung der Judenfrage, Lösung des Nahostkonflikts, die Absicht sozusagen, die dahinter steht, ist auch die Intention ist die, dass man sozusagen sich klar macht, gerade auch indem diese Gleichsetzung erfolgt, in der Ungleichsetzung, dass man sich klar macht, was dieses ständige Reden von der Lösung des Nahostkonflikts, und es reden ja auch ganz vernünftige Leute und nicht israelfeindliche Leute von der Lösung des Nahostkonflikts, es ist ja immer wieder sozusagen, das ist der Jargon, mit dem da berichtet wird. Man muss sich klar sein, sozusagen, was das heißt, Lösung des Nahostkonflikts. Das setzt sozusagen immer voraus, dass dieser Konflikt einfach so gelöst werden könnte wie ein anderer Konflikt. Das heißt, das setzt voraus, dass man vergisst, was diesem Konflikt zugrunde liegt, nicht? Das sozusagen, was die Grundlage eben des Staats Israel ausmacht. Das alles wird durch diese Ebene des Nahostkonflikts, nicht? Durch die Ebene der heutigen Konflikte, die es eben gibt, wird das ausgeblendet, die ganze Besonderheit, die ganze Spezifik dieses Staats wird ausgeblendet, so als ob es da eine Lösung geben könnte, wie für jeden anderen Staat, nicht? Als ob da nicht ganz andere Bedingungen wären. Und auf diese verschärften, auf diese Bedingungen muss man eben hinweisen, indem man deutlich macht, dass der Konflikt beruht auf der Feindschaft gegenüber den Juden. Das muss man festhalten können. Und wer sozusagen davon ausgeht, dass es eine Lösung des Nahostkonflikts geben könnte, auf der Basis der heutigen Verhältnisse, der hat nicht begriffen, was der Antisemitismus ist und was sozusagen im Antizionismus sich nur fortsetzt. Der hat das nicht begriffen. Und ich denke, das ist nötig, wenn man sozusagen diesen journalistischen Jargon durchbrechen möchte, dass man auf diese Verdrängungen, auf das, was ausgeblendet wird, nicht, dass man darauf hinweist, dass man darauf zu sprechen kommt, dass man das ausspricht, was sonst eben nie ausgesprochen wird. Dazu habe ich die Frage, was ist Antisemitismus? Gut, ja, da kann ich jetzt auch noch 2 Stunden referieren. Aber es ist auch ganz einfach, der Antisemitismus ist der Hass auf die Juden, nicht? Oder wie Sartre sagt, der Antisemit will den Tod des Juden. Und zugleich ist aber natürlich das, was, und das habe ich ja versucht anzudeuten wenigstens, in dem, was ich darüber gesagt habe, was auf Juden projiziert wird, nicht? Dass es hier um, wie Adorno und Horkheimer sagen, dass es hier um parthische Projektionen handelt, beim Antisemitismus sich um eine parthische Projektion handelt. Das heißt, da wird etwas auf die Juden projiziert. Was heißt parthisch? Bitte? Parthisch? Parthisch nennen Sie das, das ist kein gebräuchlicher Ausdruck. Bezieht sich eben auf pathologisch, nicht? Auf etwas, was sozusagen nicht einfach durchbrochen werden kann. Also der Begriff der Projektion ist ja an sich etwas, das betonen auch Adorno und Horkheimer, dass jeder sozusagen, jeder projiziert, nicht? Die Projektion ist allgemein. Ohne Projektion kein Denken, nicht? Wir setzen alle zum Denken an mit Projektionen, indem wir uns identifizieren, indem wir auf jemanden etwas projizieren, das ist sozusagen der Einsatz des Denkens. Wenn sich aber diese Projektionen nicht mehr widersprechen, wenn es nicht mehr gelingt, die Projektionen in ihren Widersprüchen zu kritisieren, nicht wechselseitig, dann wird es zur parthischen Projektion. Nicht? Dann frisst sich das sozusagen fest im Inneren. Und das beginnt zum Teil schon sehr früh in der Entwicklung. Und das ist dieser Mechanismus, den man untersuchen kann, den man psychoanalytisch untersuchen kann und den man soziologisch untersuchen kann, der hier abläuft, nicht? Sozusagen all das, was unheimlich ist an der Moderne, am Kapitalismus, an der abstrakten Seite der entwickelten Warenproduktion, all das, was unheimlich ist, was bedrohlich ist, weil es so abstrakt ist, weil es nicht an Personen mehr festzumachen ist, diese Formen von Herrschaft, die sich mit dem Kapitalverhältnis etabliert haben. All das soll wieder konkret werden, indem ich es auf das Judentum projiziere, nicht? Indem ich hier sozusagen jemanden habe, der das verkörpert, der das Finanzkapital verkörpert. Gab jetzt auch wieder irgendeine Umfrage, dass unter den Teilnehmern der Montagsdemonstrationen in Deutschland gab es eine Umfrage, dass über 60% des Publikums, also dieser unheimlichen Veranstaltungen, gehen davon aus, dass Israel die Börsen dominiert, dass die Zionisten die Herrschaft über die Börsen haben. Also das ist so dieser Projektionsmechanismus, nicht? Die Börse ist das Unheimliche, da geschehen Dinge, die nicht mehr durchschaubar sind, die nicht mehr fassbar sind, und um es fassbar zu machen, nicht, findet diese Verkörperung statt. Aber das ist, wie gesagt, nur so eine, das ist seinerseits nur so eine abstrakte Untersuchung dieser Mechanismen. Man kann das so, man muss das so untersuchen und bestimmen, und deshalb haben Begriffe wie parthische Projektion sind so wichtig. Aber zugleich muss man sagen, andererseits ist der Hass auf die Juden einfach der Hass auf die Juden. Das heißt, jemand hat sich entschlossen, dass er den Tod der Juden will. Also es bleibt auch, dieses Unfassbare bleibt auch, nicht? Letztlich kann man es dann doch nicht erklären, wenn man sich den Einzelnen ansieht, dass der wirklich dazu imstande ist, so zu denken, nicht? So wahnsinnig zu werden. Und das ist ja kein wirklicher Wahnsinn, das ist ja ein politischer, ideologischer Wahnsinn. Das bleibt doch unerklärbar. Ne? Einerseits kann man es erklären, indem man das alles kausal, psychoanalytisch und ökonomisch und so weiter soziologisch untersucht, und andererseits steht man dann doch beim einzelnen Individuum sozusagen davor und kann es nicht mehr erklären. Das ist der Zwiespalt sozusagen, wenn man über Antisemitismus spricht. Das ist auch sozusagen die Frage, nicht, wie reagiert man auf Antisemitismus, nicht? Wie reagiert man auf Antizionismus, wenn er einem begegnet? Soll man da groß erklären, was das ist? Ne? Du projizierst da ja. Also, da merkt man sofort, da stößt man auf eine Wand, nicht? Das sitzt viel tiefer, das kann man nicht einfach weg erklären oder jemandem erklären. In manchen Fällen vielleicht doch, in manchen Fällen vielleicht doch, nicht? Das ist dann ganz unterschiedlich, je nach Individuum. Also gibt es auch diesen bekannten Witz von Woody Allen, nicht? Sie beschäftigen sich mit Antisemitismus, sehr interessant, ich bin mehr für Baseballschläger. Ich bin ja doch schon älter als die meisten hier, und in meiner Jugend war es noch so, wenn es so ging um und die Aufarbeitung der Nazizeit, also das war eine sehr große Betroffenheit. Das ist also eine Einigkeit unter den Linken und den Grünen, da sind wir sehr betroffen. Ja, da gehen wir jetzt zu den KZ, Gedenkfeiern und so weiter. Und der gleiche Mensch geht dann am Nachmittag zu Israel-Demo oder zu Anti-Israel. Zur Anti-Israel-Demo. Zur Anti-Israel-Veranstaltung. Ja. Da finde ich das, ich glaube, das was Sie da gesagt haben, das, was vorging um die Lösung der Judenfrage, und heute geht es um die Lösung des Nahostkonflikts, das finde ich deswegen auch gut, weil früher der Ausspruch Lösung der Judenfrage war ja eine Nazi-Terminologie. Und die Judenfrage wurde ja nicht dadurch gelöst, indem man sagt, wie nehme ich meine Projektionen zurück, sondern Lösung der Judenfrage ist Eliminierung. Vernichtung. Ja. Und insofern ist die Frage, wie lösen wir die Judenfrage, geht am Problem völlig vorbei. Das Problem ist nämlich nicht irgendeine Judenfrage zu lösen, sondern den Antisemitismus auszuordnen. Ja. Ja, es gibt nur eine Antisemitenfrage das eben. Das ist eigentlich in Bezug auf den Nahostkonflikt, wenn man den so vergleicht, dann gibt man eben fast den gleichen Schleier, wie damals Rasmus-Sesson-Frage gezeichnet hat. Also indem man die Grundlage des unglaublichen Hass, der den Leute, die rundherum reisen und praktisch aus der Region sind, einfach erlebt haben. Ja. Und der Begriff Judenfrage war ja ein völlig akzeptierter, aber in der breiten Ja, und schon im 19. Jahrhundert, muss man sagen. Ja, auch im 19. Jahrhundert. Bereits mit der Assimilation der Juden in der bürgerlichen Gesellschaft wird dieser Begriff geprägt. Also im antisemitischen Zusammenhang immer natürlich. Ne? Wird dieser Begriff geprägt, da hat man plötzlich eine Judenfrage erfunden, in dem sozusagen die Assimilation ermöglicht wurde durch die Gleichstellung der Bürger vor dem Gesetz, Deutschland, Österreich, Europa, nicht? In dem Maße, in dem diese Gleichstellung erfolgt, wird die Judenfrage erfunden als Frage. Und in Wirklichkeit gibt es natürlich nur eine Antisemitenfrage, die Frage ist nur, wie löst man die Antisemitenfrage? Aber was sehr wichtig ist, worauf Sie hingewiesen haben, dass es so eine Trennung gibt, nicht? Es gibt so viel Gedenken, Holocaust-Gedenken, da hat sich ja sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten, auch in Österreich, verspätet aber auch, Aufarbeitung der Vergangenheit, wie man das auch nennt. Und da ist auch sehr viel Wichtiges geschehen, keine Frage. Aber das Ganze hat sozusagen etwas, in dem Moment etwas Verlogenes, wo dieser Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation der Juden im Staat der Überlebenden nicht zur Sprache kommt. Dadurch wird das ganze Gedenken, kriegt sowas Unaufrichtiges, sowas Verlogenes, nicht? Indem das nicht gesehen wird, indem sozusagen, dass es ein abgeschlossenes Vergangenes konstruiert wird, mit dem man eigentlich nichts mehr zu tun hat, obwohl es da natürlich Lehre und allerlei Zusammenhänge gibt, nicht? Aber das liegt jetzt schon weit zurück, deshalb kann man diesen Zeitraum gewissermaßen abschließen. Nicht? Indem man das tut, verleugnet man ja die gegenwärtige Situation. Dieses Gedenken würde überhaupt erst ein aufrichtiges Gedenken werden können, ein aufrichtiges Eingedenken werden können, wenn die Gegenwart mit zur Sprache kommt, nicht? Wenn das aus der Gegenwart heraus geschieht. Man darf nicht das ganz kurz. Man trauert über die Toten, aber die Überlebenden haben nicht eingeladen. Ja. Ja, das auf jeden Fall auch, ja. Da hinten war noch eine weitere Frage. Wenn wir schon bei den Grundsatzfragen sind, würde mich jetzt auch noch interessieren, wenn Antisemitismus nicht ein Teil von Rassismus ist, was ist es dann? Was ist das ein Einstellungsmerkmal von Antisemitismus? Ja, ich denke, das hat sich eigentlich schon aus dem ergeben, was ich hier natürlich nur andeuten konnte, nicht? Aber es gibt auch da viele gute Untersuchungen über diesen Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Auch der Rassismus ist eine Form der Projektion, nicht? Auch da wird was projiziert, aber es wird eben was anderes projiziert. Und was den Antisemitismus eben auszeichnet, ist das, was ich angedeutet habe eben, das ist dieser Versuch, all das, was einem als das Abstrakte erscheint, als das bedrohlich Abstrakte der Moderne, der kapitalistischen Ausbeutung und so weiter, dieser Vermittlungsformen, all das wird auf das Judentum projiziert, Finanzkapital und so weiter. Und in dem, was man Rassismus bezeichnet, was man als rassistische Projektionen bezeichnen kann, da ist das alles nicht der Fall. Da wird das nicht projiziert, zum Beispiel auf die Schwarzen, ja, oder auf Roma und Sinti. Da gibt es zwar schon gewisse, gerade was Roma und Sinti betrifft, ist das ein spezieller Fall. Da gibt es eine gewisse Nähe auch zu Projektionen, gerade was das Verhältnis zum Staat betrifft, aber das wäre jetzt, würde zu weit führen, das irgendwie genauer darzulegen. Aber jedenfalls bei Rassismus wird etwas anderes projiziert, nicht? Da gibt es keine Weltverschwörung, da gibt es kein Finanzkapital, da wird eher sozusagen etwas projiziert, was mit der verdrängten Natur zu tun hat. Ja? Mit dem, was sozusagen das zivilisierte Subjekt an seiner Naturhaftigkeit verleugnen muss, verdrängen muss, was es aber nicht los wird. Und wenn man sich diese rassistischen Äußerungen über Schwarze etwa ansieht, dann kann man das daran ablesen, nicht? Dass hier etwas vom modernen Menschen, vom modernen Staatsbürger verleugnet wurde, was dann wieder auftaucht in der rassistischen Projektion auf Schwarze. Und das kann durchaus auch sozusagen so etwas wie Bedrohlichkeit imaginieren, nicht? Aber es ist im Wesen etwas anderes, was projiziert wird. So würde ich das in aller Kürze zusammenfassen, aber wie gesagt, da gibt es viel, viel genauere Studien. Und das hört sich jetzt wieder an, so wie eine akademische Unterhaltung gewissermaßen, was sind die Unterschiede zwischen Antisemitismus und Rassismus, und deshalb stimmt dieser Einwand auch, war der Einwand auch am Anfang sehr wichtig, dass es eigentlich sozusagen, dass an diesem Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus dann plötzlich politisch und ideologisch so viel hängt, nicht? Dass das so zentral ist, das erstaunt dann wieder. Einerseits erscheint es so wie eine akademische Auseinanderlegung zwischen Begriff und andererseits kommt man drauf, dass da so viel Ideologie dran hängt, wenn diese Begriffe nicht differenziert verwendet werden. Das ist das Erstaunliche, denke ich, nicht? Und die ganze sogenannte antirassistische Bewegung, die lebt förmlich davon und das ganze Fatale dieser Bewegung liegt darin, dass sie den Antisemitismus einfach subsumieren unter Rassismus. Nicht? Der wird da verschluckt, der muss verschwinden. Damit verschwindet auch die Shoah, damit verschwindet sozusagen die Tatsache, dass der Antisemitismus immer auf Vernichtung zielt. Auf Vernichtung der Juden zielt, will den Tod des Juden. Das ist auch was anderes, was sich im Rassismus nicht findet. Genau das wird zum Verschwinden gebracht und damit sozusagen entwickelt die antirassistische Bewegung ihre ganze Wirksamkeit, ihre fatale Wirksamkeit, nicht? Man sieht also hier, es geht gar nicht um akademische Begriffe, sondern es geht tatsächlich um Ideologiekritik, wenn man vom Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus spricht. Und dieser Unterschied ist wirklich ganz zentral. Auch, gerade auch dafür, um gegen rassistische Einstellungen vorzugehen, muss man diese Differenzierung machen. Entschuldigen Sie bitte, ja. Das müsste man schon etwas differenzieren, glaube ich. Denn bei den Indianern zum Beispiel im 15. Jahrhundert war ein guter Indianer, ein toter Indianer. Das heißt, die Kirche hat sehr wohl darauf abgezielt, Indianer zu töten. Aus rassistischen, ideologischen Gründen. Aus wirtschaftlichen Gründen. Aus religiösen Gründen. Der Unterschied ist der. Aber man hat keine Verschwörung in den Indianern gesehen, ja, sondern man wollte sie bewahren vor dem Unheil sozusagen, vielleicht ein gutes Motiv, so wie bei den nächsten Hexenverbrennungen. Also man hat sie schon vorbeugend sozusagen verbrennen wollen, bevor sie in ihr nächstes Unheil rennen und ihr weiteres Leben in Unheil verbringen, falls sie nicht zum Katholizismus und zum Christentum hinfinden. Und die bekehrten Juden, sagen wir unter Anführungszeichen in Spanien zum Beispiel, unter der katholischen Isabella, die hat man ja die Maranos genannt, also, denn man hat ihnen ja nicht geglaubt, dass sie das Schweinefleisch essen. Ja, ja. Das hat ja, das heißt der Schwein, nicht? Marano, Schwein. Und das hat man ihnen ja eh nicht abgenommen und deshalb hat man sie gleich sozusagen den Schimpfwort gelegt, Marano, Schwein. Ja, ja. Beziehungsweise, um sie hinzuweisen, dass sie doch Schweinefleisch essen sollten. Und das war eine mildere Form der Existenzvernichtung, also eine Vorstufe sozusagen. Ja. Und ja, interessanterweise sind da die Nazis dann nie nach Spanien und haben den Vortrag in die Nacht geschaut und nicht gefoltert worden. Ja, ja. Also, aber ja, ja, ich bin Ihnen dankbar. Ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis. Weil das lenkt noch einmal die Frage auf die parthische Projektion des Antisemitismus, inwiefern sie sich wirklich fundamental unterscheidet, auch im Vergleich zur Verfolgung der Indianer, weil bei dieser Politik, die gegenüber den Indianern in Nordamerika verfolgt wurde, also es beginnt ja schon früher, Sie haben die Kirche erwähnt, und bei diesen Feldzügen gegen die Indianer, das ist immer noch verbunden mit dem, was man als eine ökonomische Rationalität bezeichnen könnte, nicht? Mit dem unglaublichen Wachstumsschub der Kapitalisierung der Welt hängt das zusammen und lässt sich davon gar nicht trennen. So wie auch die Versklavung der Schwarzen natürlich ein Moment in diesem Kapitalisierungsprozess der Moderne war. Und die Versklavung dadurch sozusagen einem gewissen, für eine Zeit lang natürlich nur für eine gewisse Zeit vorhandenen ökonomischen Kalkül entsprungen ist. Nicht? Einen ökonomischen Nutzen hatte. Was aber die parthische Projektion... Auch bei der Vernichtung der Juden war bei der, eben nicht, bei der Vernichtung der Juden... Einschmelzen der Goldsäge und so weiter. Das waren Nebeneffekte sozusagen. Bei der parthischen Projektion des Antisemitismus zeigt sich, und deshalb sozusagen hat der Antisemitismus immer mit dem Ganzen der Gesellschaft unmittelbar zu tun, mit der Totalität, zeigt sich, dass sich hier die parthische Projektion vollständig verselbstständigen kann gegenüber dem ökonomischen Kalkül. Das heißt nicht, dass es sich im einzelnen Fall dann immer völlig verselbstständigt, nicht, dass dieses ökonomische Kalkül überhaupt keine Rolle mehr spielt, aber das Potenzial ist immer da, dass sich diese parthische Projektion völlig verselbstständigt von jeder Restvernunft eines ökonomischen Kalküls. Und dass sozusagen die Vernichtung der Juden um der Vernichtung der Juden willen stattfand, das ist sogar die wichtigste Erkenntnis über die Shoah. Dass es sozusagen letztlich keinen ökonomischen Grund gab für diese Vernichtung der Juden. Bei den Indianern nicht. Natürlich gab es da einen Grund. Nein, da gab es natürlich die Option, dieses Land zu erobern und da die ökonomischen Grundlagen zu schaffen für die europäische Wirtschaft. Der missionarische Eifer ist nicht zu trennen von dieser Durchsetzung bestimmter Verhältnisse. Ich würde dieses Themengebiet dann schließen. Da hinten ist noch eine Frage und danach würde ich die Veranstaltung beenden. Ja, man muss, wenn ich noch etwas kurz dazu sage, man muss das durchaus im Einzelnen sich ansehen. Nicht? Nein, aber man muss auch sozusagen... Aber ich bin nur rein missionarischer Eifer gewesen. Ja, aber der missionarische Eifer muss ja auch bestimmt werden. Den kann man nicht einfach so hinstellen. Das war von Priestern, die fernab von Lateinamerika haben es geeifert in den Jahren. Also das war überhaupt kein ökonomischer Faktor. Ja, das heißt ja nicht, dass es nicht doch einen Zusammenhang gab. Nee? Gut. Ja, ich möchte fragen... Was ich aus Ihrem Vortrag bekommen habe, ist, dass BDS eigentlich antisemitisch ist. Stimmt das? Ja. Dann liegt die Erklärung, dass so viele namhafte Juden, nicht nur Jewish Butler, es gibt sehr viele Gruppen in Amerika, Jewish Voice for Peace, Rabbinerinnen, Women in Black, dass sie eigentlich dies BDS-Bewegung vollkommen unterstützen. Mike Lee, der bekannte Regisseur. Es gibt sehr, sehr viele Juden, die meinen, das ist die beste Lösung, die zahllosen Menschenrechtsverletzungen von Israel, wo ein Kind fast, es tut mir leid, aber es ist einfach der Herrn, was passiert. Okay, ich bin sehr ja, ich kann darauf antworten. Gewaltfreie Möglichkeit, die zahllose Menschenrechtsverletzungen von Israel zu bremsen. Wie erklären Sie das? Sind alle selbsthassende Juden oder Antisemiten? Also erstens einmal wollte ich ja in meinem Vortrag darlegen, dass diese Gewaltfreiheit von BDS, dass das nur eine politische Heuchelei ist, weil man sich hier weigert, die Konsequenzen der eigenen Aktivitäten ins Auge zu fassen. Und diese Konsequenzen haben nichts anderes im Sinn, als Israel als die Zufluchtsstätte der von Antisemitismus verfolgten Israel zu zerstören. Das sind gar keine gewaltfreien Konsequenzen. Und deshalb betrachte ich die BDS-Bewegung, gerade was die Frage der Gewalt betrifft, als eine, wie gesagt, einen Qualitätssprung in Sachen politischer Heuchelei. Was nun diese vielen jüdischen Aktivisten der BDS-Bewegung, diese angeblich so vielen jüdischen Aktivisten der BDS-Bewegung betrifft, so ist mir auch sozusagen der Begriff des jüdischen Selbsthasses äußerst suspekt, um das zu erklären, ja? Weil der Begriff des jüdischen Selbsthasses ja gewissermaßen suggeriert, dass dieser jüdische Selbsthass sozusagen aus dem Inneren des Judentums hervorkommt. In Wirklichkeit geht es hier um Phänomene, und das habe ich ja in meinem Vortrag angerissen wenigstens anhand von Judith Butler. Ich wollte das ja doch auch irgendwie erklären. In Wirklichkeit geht es bei diesen Phänomenen ja darum, dass hier Druck auf Juden ausgeübt wird. Druck, der sie dazu bringen soll, sich von Israel zu distanzieren. Ja, das ist der Druck, der von Linken ausgeht. Das ist der alte linke Antisemitismus, der da wirksam ist. Das heißt, es kommt so weit, dass viele Angst haben, mit Israel identifiziert zu werden. Das heißt, sie geben diesem Druck nach, der da auf sie ausgeübt wird. Und das würde ich eben nicht als jüdischen Selbsthass oder irgend so etwas bezeichnen, sondern tatsächlich als ein Zurückweichen gegenüber dem Antisemitismus, der sich als Antizionismus niederschlägt. Und Judith Butler ist einfach ein hervorragendes Beispiel, um das zu zeigen, weil sie dann eben auch sozusagen als Galionsfigur der ganzen Bewegung wiederum funktionell wird. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der da einspielen mag. Ein weiterer Teil der Antwort. Ja. Das ist, es gibt eine bestimmte Teilgruppe des orthodoxen Judentums, die mit Israel nicht einverstanden sind, weil das ein menschenhergestellter Staat war und nicht, wie es in ihren Schriften prophezeit ist, ein von Gott hergestellter Staat. Und darum sind sie dagegen. Ja. Und das kann sein, wenn es Frauen von Rabbinern sind die Schatten, liegt es nahe, dass die möglicherweise aus diesem Lager kommen. Nein, die sind Rabbiner, die eigentlich früher pro-Israel waren und jetzt zu einer Erkenntnis gekommen, dass wir etwas geschehen müssen. Ja, jetzt ist der Druck sehr groß geworden. Das ist natürlich klar. Gut, dann würde ich die Veranstaltung hiermit beenden so, und Gespräche können ja draußen noch fortgesetzt werden.